Herzlich willkommen bei Nerd, dem discordianischen Comic-Podcast. Ich bin der Steffen und wir sind hier mitten in so einer Hitzewelle. Also hier hat es irgendwie heute so 1 Million Grad mindestens. Gibt ja in Deutschland irgendwie auch nur zwei Jahreszeiten, nämlich Winter und Juli. Dann hat sich wieder mal bewahrheitet. Deswegen heute ein kleines Update sozusagen auf die Comic-Welt, wie sie dann im Oktober sein wird, denn bei Marvel wird es nie wieder so sein, wie es mal war, mal wieder. Keine Ahnung, denn Marvel hat die All New, All Different Marvel Previews rausgegeben, wo alle Serien drin stehen, die ab Oktober am Start sein werden, zusammen mit Kreativteams und den ersten Bildern und weiß der Geier, und das ist wahnsinnig aufregend. Und da blätter ich heute mal durch, rede da mal ein bisschen drüber, wie mir das gefällt. Und dann möchte ich auch sofort mal anfangen damit. Los geht's mit Invincible Iron Man Nummer 1. Neue Rüstung, neues Kreativteam, in dem Fall Brian Michael Bendis. Ob der jemals vorher schon mal Iron Man geschrieben hat, weiß ich gerade gar nicht. Und gezeichnet von David Marquez. Soweit ich das mitbekommen habe, ist Iron Man auch das neue Flaggschiff innerhalb von Marvels neuem Universum, also ist das zentrale Comic-Heft. Die Previews, die hier drin sind, das ist auch die einzige Serie tatsächlich, in der so ein bisschen Concept-Art schon vorhanden ist. Gefällt mir sehr gut. Also wenn man das durchhalten könnte über einen längeren Zeitraum, zumindest mal über 6 Hefte oder sowas, das sieht sehr, sehr hübsch aus. Weiter geht's mit A-Force, geschrieben von G. Willow Wilson und geschrieben von G. Willow Wilson und gezeichnet von Jorge Molina. Und die Covers sind von Victor Ibanez. Das ist im Prinzip dann die Fortsetzung des Secret Wars Titels A-Force, also alle weiblichen Heldinnen des Marvel-Universums. Man hat so das zentrale Team, wen habe ich da? She-Hulk, Queen Medusa, dann Nico von den Runaways, Young Avengers, Captain Marvel, dann das eine Mädchen mit dem Röckchen, was ich nicht kenne, weiß ich gerade wirklich nicht, wer das ist. Es könnte Dazzler sein, aber dann ist das ein sehr interessantes Kostüm. Das ist, glaube ich, tatsächlich Dazzler. Muss man eben gucken. Ist es Dazzler? Na komm. Ja, es ist wahrscheinlich Dazzler. Keine Ahnung, aber. Hey, da ist ein Knoten im Kabel. Ja, ich habe Knoten im Kabel. Na egal. Sind auch noch so Figuren drauf wie Wildcat und eben im Zentrum eben auch dieses etwas mysteriöse Mädchen, was jetzt in Secret Wars dazugekommen ist am Ende des ersten Heftes. Mehr habe ich davon auch noch nicht gesehen. Bin mal gespannt, wie die ongoing wird. In dem Fall ist She-Hulk dann auch in ihrem normalen 616-Outfit, im aktuellen 616-Outfit unterwegs, in diesem Wrestler-Schuhen und ihrem neuen Spandex. Und in A-Force, in Secret Wars hatte sie ja noch diesen 80er-Jahre-Look. Dann haben wir hier All New, All Different Avengers, geschrieben von Mark Waid, Zeichnung von Adam Kubert und Mahmoud Azra. Und die Cover hier also auch von Alex Ross. Und was einem dann natürlich sofort ins Auge sticht, ist in der Mitte Kamala Khan. Kamala Khan von Alex Ross gezeichnet, ist wahnsinnig, wahnsinnig hübsch und eindrucksvoll auf jeden Fall. Und sie dann auch wirklich ins Zentrum zu stellen, finde ich wahnsinnig toll. Das hat man gemacht bei diesem 75 Jahre Jubiläumsheft, was Marvel rausgegeben hat. Da sind vorne auch noch ein paar Comics drin. Und da ist so die Geschichte des Marvel-Universums drin, mit dem Start der Fantastic Four ins All und dann über die Gründung der Avengers und so weiter und so fort. Und das Heft endet wirklich mit Kamala Khan als Kind. Und ich glaube, dass Marvel sich darüber im Klaren ist, wie wichtig Kamala Khan für den Verlag ist. Und deswegen wird sie hier auch so zentral tatsächlich eingesetzt. Für dieses Free Comic Book Day Heft, da habe ich ja schon letztes Mal drüber geredet. Hört euch einfach dann nochmal die Folge von letzter Woche an. Was ich ganz witzig finde, ist so Earth Mightiest Heroes und dann Mightiest durchgestrichen, Most Dedicated, also die mit der meisten Hingabe, finde ich wahnsinnig gut. Dann geht's weiter mit Uncanny Avengers von Gary Duggan als Autor und Ryan Stegman als Zeichner. Ryan Stegman hat jetzt zuletzt Inhuman gezeichnet, zusammen mit Charles Soule, hat einen sehr guten Job gemacht. Das ist eine sehr, sehr ungewöhnliche Zusammenstellung, muss ich ganz ehrlich sagen. Spider-Man, also Peter Parker in dem Fall. Ich glaube, das ist Dr. Voodoo darunter, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Dann hat man Quicksilver mit einem neuen, interessanten Kostüm, mit so einem mit so einem dreifachen Pfeil nach dem Motto Fast, Fast Forward, so ein Icon, ne? Daneben ein Mädel, ich glaube Quake, das könnte Quake sein, würde auf jeden Fall Sinn machen aufgrund des Logos und dieses Symbols auf der Brust, diese Kurve. Dann Steve Rogers alt, eine menschliche Fackel, wo ich davon ausgehe, dass es in dem Fall Jim Hammond ist und nicht Johnny Storm, weil Johnny Storm bei den Inhumans ja inzwischen verankert ist, wäre aber auch nicht schlimm. Und Rogue macht aus irgendeinem Grund ein sehr, sehr entsetztes Gesicht. Och, guck mal, da ist ja auch noch Deadpool. Und jetzt hat Deadpool tatsächlich endlich sein Ziel erreicht und er ist bei den Avengers. Und dann der Claim auch schön, Fighting for Humanity, Inhumanity, Mutants and Deadpool. Bin gespannt, wie das wird. Gary Duggan hat Deadpool dann ja auch zusammen mit Brian Posehn auch großartig nochmal modernisiert bei Marvel Now und das ist eigentlich so wahrscheinlich der erste Deadpool-Run, den ich auch zeitnah dann verfolgt habe. Ich habe vieles Alte von Deadpool gelesen, auch den Kram von Daniel Way, der war mir aber zeitweise viel zu aufgekratzt. Und ich mochte Gary Duggan und Brian Posehns Deadpool sehr, sehr gerne und ich bin gespannt, wie er die anderen Figuren anfasst. Gary Duggan mal zu sehen, wie er Spider-Man schreibt, wäre vielleicht ganz cool. Ja, weiter geht's mit den New Avengers von Al Ewing und Gerardo Sandoval. Also das sind auch, das sind auch gute Zeichner. Also Gerardo Sandoval hat, glaube ich, auch dieses Attack on Avengers Ding gezeichnet. Dieses Zusammentreffen der Titans aus Attack on Titan und den Avengers. Ich werde immer nervös, wenn ich ein anderes Fenster auf habe. Ah, okay. Teamzusammenstellung ist ganz interessant. Dürfte Hulkling sein. Da, wo Hulkling ist, ist auch Wiccan nicht weit. Also ich vermute, das ist Wiccan. Als altgedienter Avenger hast du, oder hat man Hawkeye, daneben Squirrel Girl. Also, habe ich auch gedacht, so, ja, guck mal, nochmal Squirrel Girl, ist ja super. Dann, ich glaube, das ist Sunspot oder Cannonball. Ich kann die immer nicht auseinanderhalten, weil die immer zusammen arbeiten. Und also, der auf jeden Fall AIM gekauft hat, dann, weil das diese Firma ist. Und dieses Mädel scheint die Phönixkraft zu haben. Ich weiß aber auch nicht, wer sie ist. Aber ich vermute, dass sie die Phönixkraft hat aufgrund des Logos. Ich mag die Farben. Ich mag die Farben total. Es ist knallbunt. Gerade dieses Phönix-Mädchen, was ich gerade überhaupt nicht zuordnen kann. Marvel hat ja auch gesagt, es gäbe neue Charaktere. Und ich bin mal gespannt, wer das in dem Fall ist. Wie gesagt, diese lilafarbenen Strähnchen dann da. Und dieses etwas schwarz-weiße Kostüm, aber eben anders schwarz-weiß, als man es machen würde. Also, das ist sehr modern. Ich finde das wirklich sehr zeitgemäß und es geht so diesen doch recht klassischen Touch, den wir jetzt bis jetzt in den letzten 5 bis 10 Jahren hatten, davon entfernt sich es jetzt. Also mit ein paar Neonfarben finde ich inzwischen eigentlich ziemlich cool. Ultimates Nummer 1 auch von Al Ewing und gezeichnet von Kenneth Rocafort. Ja, das wird wahrscheinlich wieder ein bisschen anstrengend. Kenneth Rocafort zeichnet ja auch die Teen Titans im Moment noch. Ob das dann so bleibt, weiß ich nicht. Wenn er jetzt ein Anführungszeichen Avengers Heft zeichnen muss, Teamzusammenstellung Black Panther, dann, oh Gott, ich will jetzt nicht sagen Captain Marvel, aber das ist, glaube ich, das war mal Captain Marvel und zwar zu Secret Wars, zum ersten Secret Wars. Die gibt's auch aktuell wieder. Ich weiß aber nicht, wie sie da heißt. Dann das Blue Marvel, der heißt, glaube ich, Blue Marvel. Aus den Mighty Avengers oder Mighty New Warriors, ich bin mir gerade komplett unsicher, weil ich die Figur tatsächlich nicht kenne. Miss America, also America Chavez und Captain Marvel, Carol Danvers und im Hintergrund Galactus. Und ich fände es witzig, wenn Galactus bei den Avengers wäre. Oder bei den Ultimates, je nachdem. Interessant. Ultimate Problems need Ultimate Solutions. Auch eine ganz klare Ansage. Jason Aaron und Chris Bekalow. Burt Bacharach. Chris Bekalow übernehmen Doctor Strange. Some surgery requires a scalpel, some an axe. Doctor Strange hat jetzt eine Axt. Ne? Ich habe schon so gewitzelt, wahrscheinlich ist er jetzt der Butcher Supreme. Nicht mehr der Sorcerer Supreme, keine Ahnung. Wahrscheinlich auch in Vorbereitung auf den Film, dass diese Marke dann auch im Geschäft liegt, sobald der Film dann irgendwann mal startet. Da läuft es ja drauf hinaus. Captain Marvel geht weiter von Terra Butters und Michelle Fasekas, okay, und gezeichnet von Chris Anka, Captain Marvel Rises, im Hintergrund ein paar Raumschiffe, ein paar Avengers-Zeichen da drauf, ja, was immer das heißen soll. Ich verfolge Captain Marvel ja nicht, weil mich die Figur einfach tatsächlich nicht reizt. Ich finde es toll, eine starke Frauenfigur zu haben, und auch hier, und auch eine starke Frauenfigur, die sich einfach komplett von diesem übersexualisierten Look entfernt, und das tut Captain Marvel ja komplett. Aber ich finde die Figur halt einfach super uninteressant. Das war aber auch schon beim normalen Captain Marvel, bei den vorherigen Captain Marvels so. Das hat jetzt Carol Danvers nicht mehr so großartig geändert. Von Nick Spencer und Daniel Acuna gibt es Sam Wilson, Captain America Nummer 1. Ja, wahrscheinlich so ein Twist, oder so ein Zwist, muss man ja fast schon sagen, zwischen Sam Wilson und Steve Rogers. So sieht es zumindest auf dem Cover aus, so im Hintergrund eben. Dieses alte Foto zwischen Steve Rogers als Captain America, Sam Wilson noch als Falcon, wie sie sich halt eben freundschaftlich begegnen, und vorne im Vordergrund gehen die beiden sich dann, also gehen die beiden halt getrennte Wege, was natürlich besonders bitter ist. Das war jetzt auch schon in Avengers kurz vorher ein bisschen zu sehen, dass Steve Rogers und Sam Wilson so ein paar andere Ansichten haben, was so die Führung dieses Shields angeht. Ich bin gespannt, wo das endet. Captain America fand ich jetzt als Comic aber auch lange nicht so besonders spannend. Ich habe ein bisschen was davon gelesen, weil ich einfach wissen wollte, warum Steve Rogers jetzt ein alter Kerl ist. Und habe dann viel mehr gelesen, als ich wollte. Und dieser ganze Patriotismus in dem Heft, da wird mir einfach schlecht von. Keine Ahnung. The Totally Awesome Hulk Nummer 1 von Greg Pak und Frank Cho. Who is the Hulk? Das ist auch die große Frage. Es gibt ein paar ganz eindeutige Hinweise. Also die Frisur deutet eben tatsächlich auf Amadeus Cho hin. Warum die Hand noch schwarz ist, wahrscheinlich einfach auch nur ein Gag. Keine Ahnung. Wir werden es im Oktober sehen. Oder vielleicht lässt man uns genauso lange warten wie bei Thor. Da sind wir auch tatsächlich jetzt schon. The Mighty Thor, auch von Jason Aaron und Russell Dauterman. The Flesh may be weak, but the Thunder is strong. Und also inzwischen weiß man ja, wer sie ist. Ich könnte es jetzt hier nochmal sagen. Also wer es nicht wissen möchte, ich sag's einfach nicht, aber das Cover verrät es eigentlich, wenn man die Serie ein bisschen verfolgt hat oder die Figuren da drin ein bisschen verfolgt hat. Das Cover verrät es eindeutig. Keine Ahnung, ich habe Mädchen-Thor nicht gelesen. Ich habe den normalen Thor nie gelesen. Ich habe, glaube ich, ein Heft aus den 80ern. Keine Ahnung. Also Thor hat mich noch nie besonders gereizt. James Robinson und Kevin Wada, keine Ahnung, Cover und Artwork, die kümmern sich um Scarlet Witch Nummer 1. Was ich ganz hübsch finde, ist, dass sie also so ein etwas klassischeres Outfit hat, wie sie damals auch unter John Byrne in den 90ern anhatte. Ja doch, nee, nicht John Byrne, nein. Kurt Busiek und George Perez. Da hatte sie ein ganz ähnliches Kostüm an. Also eher so romanisch, hätte ich jetzt fast gesagt. Also sehr klassisch, mit sehr vielen Schnörkeln, eigentlich eher so eine Corsage und ein Cape dabei. Mir gefällt das wahnsinnig gut. G. Willow Wilson, Takeshi Miyazawa und Adrian Alfona machen Miss Marvel. Crushed it. Yeah. Wahrscheinlich ihr Eintritt in die Avengers wird gefeiert. Medusa ist auf dem Cover. Ich vergesse immer, wie der Hund heißt. Lockjaw, genau, Lockjaw ist der, glaube ich, dann ihr bester Kumpel, wo ich den Namen auch andauernd vergesse. Und die feiern wahrscheinlich ihr Kamala Khans Eintritt in die Avengers. Sie hat den Handschuh von Tony Stark, den Gürtel von Black Widow, das Schild von Captain America, den Helm von Thor. Und was mir bei den Avengers schon aufgefallen ist, dass sie jetzt eben diesen Armreif trägt. Der ist mir vorher in der normalen Serie gar nicht aufgefallen. Und auf dem Cover von Avengers von Alex Ross hat sie eben diesen Armreif auch schon. Keine Ahnung, was der jetzt bedeutet. Vielleicht irgendwas, was sie von Queen Medusa bekommen hat. Keine Ahnung. Da freue ich mich wahnsinnig drauf. G. Willow Wilson, tolle Autorin. Miss Marvel, super Serie. Definitiv für jeden Pflicht. Josh Williamson, Sean Crystal und Riley Rossmo. Das klingt aber auch irgendwie, keine Ahnung, wie Leute, die beim Film arbeiten, keine Ahnung. Machen Illuminati Nummer 1. Es könnte The Hood sein. Darunter irgendwie die Wrecking Crew. Keine Ahnung. Oder die Fearsome Five. Fearsome Four. Fearsome Four. Kann sein. Unterschrift Forever Evil. Wie es damit weitergeht, keine Ahnung. Kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Ich finde auch The Hood Also Parker in dem Fall wahnsinnig uninteressant. Ich habe da nie wirklich einen Bezug zu dieser Figur. Jeff Lemire und Ramon Perez machen All New Hawkeye Nummer 1. Da geht es also einfach auch weiter mit einer neuen Nummer 1. In dem Fall ist es Kate Bishop gegen einen etwas älteren Hawkeye. Das sieht auch aus wie der Hawkeye aus Old Man Logan. Da kommen wir dann auch gleich nochmal drauf. Ist also durchaus möglich, dass es da nochmal so ein bisschen durcheinander kommt. Nick Spencer, Ramon Rosanas und Mark Brooks machen Astonishing Ant-Man Nummer 1. Ja, einfach die Marke noch ein bisschen am Leben erhalten, solange wie es irgendwie geht. Auf dem Cover ist eben Ant-Man zusammen mit so ein paar zweite Klasse Supervillains. Irgendwie Grizzly, der auch schon jetzt aktuell mit dabei ist. Dann Beetle, dann Porcupine und dann Whirlwind. Max sagte irgendwas, irgendwie Whirlwind heißt er. Und im Hintergrund jemand etwas Größeres, wahrscheinlich, weiß ich nicht, Hank Pym, keine Ahnung. Was ist mit Hank Pym eigentlich? Lange nicht mehr gesehen. Tom King, Gabriel H. Walter und Marcus Martin machen The Vision, A Bold New Vision for the Marvel Universe. Ich bin gespannt, wie sie den Charakter jetzt durch den Fleischwolf drehen. Ist eben auch nach Avengers Age of Ultron sehr beliebt, die Figur. Offensichtlich kam sehr gut an. Und kriegt erstmal auch jetzt eine eigene Serie. Hoffentlich hält sich das. Al Ewing und Paco Medina machen eine Serie. Und wenn der Name Paco Medina fällt, werde ich immer hellhörig, weil der wahnsinnig toll zeichnet. Ich liebe die Zeichnung von Paco Medina. Er zeichnet die Serie Contest of Champions. Und ich habe ein bisschen so eine Grundangst, weil ich habe Contest of Champions, das Original-Crossover aus den 80er Jahren, jetzt erst neulich gelesen und das ist wahnsinnig schlecht. Also ich habe lange nicht mehr so ein schlechtes Comic-Crossover gelesen. Das hat also überhaupt keinen Spaß gemacht zu lesen. Und wenn das davon jetzt irgendwie ein Aufguss ist, keine Ahnung, ob das eine Limited ist, das sollen angeblich alles Ongoings sein. Wie lange sich das hält, keine Ahnung. Auf dem Cover der Maestro, den man jetzt in Secret Wars hier aufgebaut hat oder noch aufbaut, dann ein alter Venom, also nicht Agent Venom, sondern es ist ein älterer Venom und eine etwas klassisch anmutende Gamora, schätze ich mal zumindest. Und im Hintergrund etliche neue Versionen von Marvel-Charakteren, also in dem Fall Iron Man, Thor, Gott, ich weiß es nicht, ist das Storm, könnte das sein? Weiß ich aber wirklich nicht, die Dame da in Blau mit den weißen langen Haaren, könnte sein. Sam Wilson, Captain America, Daredevil. Im Hintergrund in so Kristallen, also keine Ahnung woran, da kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Der Maestro hat eine Rüstung, wie so ein bisschen an War Machine erinnert, aber in grün. Ein etwas abgeranztes Captain America Schild und das Schwert von Magic. Bin gespannt, wie er an den ganzen Kram drankommt. Dan Slott, Giuseppe Camuccoli und Alex Ross auf den Covern machen Amazing Spider-Man Nummer 1. Was ich gehört habe, ist, dass Peter Parker mit seiner Firma nach Shanghai geht und dass die ganze Serie eben dort spielt. Das Ganze wirkt ein bisschen wie so ein James Bond-Verschnitt. Also Peter Parker da mit einem weißen Anzug drückt auf so einer Uhr rum. Im Vordergrund dann eben Spider-Man mit einer grünen Spinne jetzt aktuell. Und im Hintergrund sieht man Spider-Man dann in so einem Auto an die Wand entlang fahren. So nach dem Motto, wir haben unser Merchandise schon vorbereitet. Da bin ich aber super skeptisch, was das angeht. Ich meine, Max sagte gestern, als wir darüber gesprochen haben, ja, wieso, seine Eltern waren doch auch Agenten. Und da fiel mir das erst ein, ob das sinnvoll ist, das mit Peter Parker dann nochmal zu erzählen. Keine Ahnung. Bleibt abzuwarten, ob sich das durchhält, diese Storyline. Ob das nur ein kurzer Moment ist, ob das eine gute Idee ist, das so zu machen, kann ich nicht sagen. Carnage kriegt eine eigene Serie von Gary Conway, Mike Perkins und Mike Del Mundo. Also die bisherigen Carnage-Geschichten nach Exes waren eigentlich ziemlich lustig. Man hat den Charakter eigentlich so ein bisschen so als Witzfigur dargestellt. Hier ist also eher so wahrscheinlich so ein bisschen was Verrücktes angedacht, weil die Unterschrift ist eben Descent into Madness. Weiß ich nicht, Gary Conway ist ein relativ, ja, klassischer Autor. Bin mal gespannt, in welche Richtung das geht. Dennis Hopeless und Javier Rodriguez machen Spider-Woman Nummer 1. Spider-Woman ist schwanger. Ich gehe gleich zum nächsten. Spider-Man Nummer 1 mit Miles Morales. Geschrieben von Brian Michael Bendis und gezeichnet von Sara Pichelli. Also das Team, was jetzt auch schon längere Zeit an Miles Morales Spider-Mans Geschichten dran gewesen ist. eben jetzt Miles Morales im 616-Universum oder im Marvel-Universum, wie es hier im Heft auch immer wieder genannt wird. Welcome to the Marvel Universe, Miles Morales. Hope you survive the experience. Foreshadowing. Spider-Gwen geht weiter, wieder von Jason Latour und Robbie Rodriguez. Diesmal wird wohl die Geschichte erzählt, wie sie Peter Parker verloren hat. Peter Parker war ja in dem Universum die Echse. Ich finde es gut, dass die Figur weiter benutzt wird. Ich habe nach Heft 2 oder 3 aufgehört zu lesen, weil es mich dann doch nicht so gepackt hat, wie ich das gerne gehabt hätte. Ich mochte das Artwork sehr gerne. Allein dieses Cover mit diesen sehr bunten Farben finde ich einfach unheimlich cool. Das wird hier auch fortgeführt. Also wie gesagt, gleiches Kreativteam und ihm die Geschichte erzählt. Wie Peter Parker dann eben angefangen hat, gegen Gwen Stacy zu kämpfen und Gwen Stacy gezwungen war, ihn zu töten. Und irgendwie scheint auch gegen sie zu ermittelt zu werden, weil sie irgendwo getötet hat, keine Ahnung. Da eben auch eine neue Nummer 1 und auch mit einer neuen Nummer 1 geht weiter Silk. Da hatte ich die Hoffnung, dass die Figur vielleicht Secret Wars nicht überlebt. Wobei ich mir eigentlich relativ sicher gewesen bin, dass Silk überleben wird, weil sie einfach viel zu sehr in 616 Peter Parkers Historia verankert ist und dass Spider-Gwen vielleicht diesen Reboot nicht überleben würde. Also, dass Spider-Gwen weiter existiert, hat mich sehr gefreut. Dass Silk weitergemacht wird, halte ich nicht unbedingt für nötig, weil ich fand es persönlich nicht gut. Mir hat es nicht gefallen. Ich mag die Figur nicht, das ist eine Mary Sue, die kann einfach immer alles. Und warum braucht man so eine Figur? Ach ja, wir machen sie noch zur Schurkin. Ne. Gleiches Kreativteam, Robbie Thompson, Stacy Lee und Helen Chan bei den Covern. Es bleibt also auch sehr anime-esque. Ich meine, dass Helen Chan jetzt neulich mal eine Ausgabe gezeichnet hat zu Gotham Academy. Zumindest kommt mir der Stil auf dem Cover sehr bekannt vor. Peter David, Will Sliney, der momentan auch sehr gefeiert wird. Ja, auch zu Recht. Und Francesco Martina machen Spider-Man 2099 Nummer 1. Smack to the Future. Mit einem sehr, sehr coolen neuen Spider-Man-Outfit. Eben auch wieder sehr modern, weiß-schwarz und knallrot. Und ich glaube, dass der Charakter mal ein neues Outfit bekommen hat, war dringend nötig. Weil im Grunde genommen, das aktuelle Kostüm war ja ein bisschen reduzierter, aber das war immer noch das aus den 90ern. Peter David auf der Serie, der hat die Figur ja auch erfunden, das ganze Universum entwickelt. Da macht es auch wirklich Sinn, ihn da weiter schreiben zu lassen. Wenn das Ganze auch erstmal nur für den ersten Moment ist, aber die Serien werden, meiner Meinung nach, sämtliche Serien, werden wirklich von den richtigen Leuten gestartet. Was man danach macht, das verändert sich sowieso noch ein paar tausend Mal. Dann geht's weiter mit Mike Coaster, David Baldion, okay, komischer Name, und Julian Totino Todesco, auch ein genialer Cover-Artist. Machen Web Warriors Nummer 1. Das ist also die Fortführung aus dem aktuellen Spider-Verse-Run während Secret Wars. Das sind auch genau die Figuren. Indischer Spider-Man, Captain Britain Spider-Man, Anya Corazon Spider-Woman, Spider-Gwen und Spider-Man Noir. Web Warriors war ein Franchise, das man, glaube ich, jetzt in den Zeichentrickserien und Videospielen ganz prominent benutzt hat, einfach um so ein bisschen Crossover herzustellen. Das war praktisch so eine Art multimediales Spider-Verse und das bringt man jetzt praktisch jetzt auch in die Hauptkontinuität, dass man also auch eine Geschichte macht mit vielen verschiedenen Spider-Männern und Frauen und das gefällt mir auf jeden Fall sehr cool. Zweimal Spider-Woman dabei, eben Anya Corazon und eben Gwen Stacy finde ich ziemlich cool, dass man also auch nicht vergisst, dass es noch ein paar Spider-Frauen gibt. Ja, es wird wahrscheinlich so eine Fortsetzung von Spider-Verse. Ich war von Spider-Verse ja gar nicht so begeistert. Und dass man das jetzt praktisch zum dritten Mal wieder aufwärmt, keine Ahnung, ob das wirklich nötig ist. Vielleicht hält sich es auch nicht lange. Das ist so einer von den Wackelkandidaten, wo ich wirklich sehe, ja, ob das sich langfristig hält. Ich meine, die haben den Spider-Ham-Bonus. Ne? Also so ein bisschen so ein goofy Animal Version von Spider-Man damit reinzuhaben, der so ein bisschen auch ein Comic Relief sein kann, immer einen lockeren Spruch auf den Lippen hat, aber im Grunde genommen, na, mal gucken, wie lange das hält. Charles Soule und Ron Garney machen Daredevil Nummer 1 und Daredevil hat ein wahnsinnig geiles neues Kostüm, hat ein Utility Belt mit einem Dolch da drin, hat irgendwie, ist das ein Dolch oder ein Bo-Stab, ich weiß gerade gar nicht, hat seine Peitsche wieder dabei, also seinen Blindenstock und seiner Peitsche, hat wohl irgendwie jetzt einen Sidekick. einem sehr katzenhaften Gesicht, also das ist jetzt Gambit, also meine erste Interpretation war, das ist Gambit. Darunter steht aber The Devil's Apprentice, vielleicht bildet er jetzt seinen Nachfolger aus. Schwarzes Kostüm, vielleicht an Anlehnung an die TV-Serie, weil das lässt sich schon deutlich beobachten, dass die Superhelden, bei denen man schon weiß, dass sie im Kino oder in den Serien auftreten werden, alle ein bisschen, ja, modernisiert werden und ein bisschen auch an den Look in der Serie angepasst werden oder andersrum, dass Kostüme geändert werden, sodass man sie leichter ins Fernsehen übertragen kann. Das ist bei Spider-Woman der Fall. Also das Spider-Woman-Kostüm kann man relativ leicht ins Fernsehen übertragen. Das wäre mit dem vorherigen nicht möglich gewesen. Brian Michael Bendis und Valerio Schiti machen Guardians of the Galaxy Nummer 1. Da gibt es ein paar neue personelle Umbesetzungen. Rocket Raccoon, wie es untersteht, ist wohl der Anführer, was ich gar nicht mal so schlecht finde. Ben Grimm ist jetzt mit dabei von den Fantastischen Vier. Und wie es aussieht, ist Kitty Pryde Star-Lord. Agent Venom ist relativ prominent mit dabei, auch in dem neuen Kostüm, was ich extrem Kick-Ass finde. Und Groot eben immer noch in seinem etwas Rastafari-Look, den er nach Black Vortex, glaube ich, behalten hat. Und Drax eben. CM Punk und Cullen Bunn schreiben und Ed McGuinness zeichnet Drax. CM Punk ist ein Wrestler. Max sagte auch, oh, das ist ja ein Wrestler. Und ich sage, ja. Und so wie es aussieht, machen die wirklich so ein Intergalactic Fight Club-Ding, also dass sie wirklich Drax sich einfach nur prügeln lassen. Ed McGuinness zeichnet besonders gut muskulöse Figuren. Das kann also wahnsinnig gut aussehen. Ich liebe Ed McGuinness-Hefte bei Superman, Batman in den 2000er Jahren immer hübsch anzusehen. Und CM Punk als Wrestler kann wahrscheinlich die Figur auch vernünftig schreiben. Ich finde die Verbindung einfach cool, weil Drax in dem Film ja auch von einem Wrestler gespielt wird. John Bautista hieß der, glaube ich. Und genau, also da finde ich einfach die Kombination gut. Ob ich das lesen werde, weiß ich nicht, aber ich finde die Idee lustig. Howard the Duck Nummer 1, ja, schon wieder. Steht auch drunter, gleiches Kreativteam, Chip Zdarsky und Joe Quinones. Howard gets a new hat. Und was da einfach zu sehen ist, sind einfach alle möglichen Hüte aus Comicfiguren. Und also sehr, sehr prominent eben der Helm von Darth Vader, dann sämtliche Disney-Charaktere, irgendwie Donald Duck, Dagoberts Zylinder, die Hüte von den Drillingen. Was ich, also ich habe mir das dieses Ding angeguckt und habe meinen Augen nicht getraut. Eben auch der Helm von Gizmo Duck aus DuckTales. Also eben dieser Superheld, einer der wenigen Superhelden im Disney-Universum. Der auch mit drauf, und ich hab mich erst gefragt, wie das überhaupt gehen kann, bis mir halt aufgefallen ist, das gehört halt alles inzwischen zu Disney. Nun ja, im Hintergrund auch so dieser Pilgerhut, wo ich einfach die Verbindung ziehe, das ist der Hut von Emil Erpel, und Emil Erpel hat damals ja Entenhausen gegründet. Dann weiß ich nicht, noch irgendwo Indiana Jones, der Hut und andere Disney-Franchises da so ein bisschen verwurstet. Archie, irgendwie der Hut von Archie und die Mütze von Archie eben und diese Mechanikerkrone von Jughead. Also das sind noch und noch Anspielungen. Ich würde mir wirklich wahnsinnig wünschen, dass das auch tatsächlich passiert. Ich meine, ich halte es nicht für wirklich wahrscheinlich, weil Disney gerade seine Comic-Lizenz an IDW verkauft hat. Aber warum nicht einfach mal Dagobert Duck und Gizmo Duck in Howard the Duck auftreten lassen? Das wäre also eine wahnsinnig lustige Idee. Ich rechne nicht damit, aber ich fände die Idee lustig. Nova geht weiter. Habe ich eigentlich kaum was so zu sagen. Er hat seinen Vater wiedergefunden. Jetzt gehen sie wahrscheinlich gemeinsam auf Tour. So sieht es zumindest aus. Ist auch, glaube ich, das gleiche Kreativteam. Sean Ryan, Corey Smith, Humberto Ramos. Ich glaube, das ist das gleiche. Wobei ich glaube, Humberto Ramos hat es zuletzt noch gezeichnet. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Sam Humphries schreibt, Javier Garon malt und Dave Johnson macht die Cover zu Star-Lord Nummer 1. Ja, keine Ahnung. Peter Quill irgendwie mit einem. Also, ob es Peter Quill ist, weiß ich nicht. Vielleicht heiraten Kitty Pryde und er ja noch. Und sie hat sich eine interessante neue Frisur zugelegt. Vielleicht ist es auch einfach nur Peter Quill, keine Ahnung. Man sieht also jemanden namens Quill in einem Raumanzug der NASA. Feels like the first time, feels like the very first time. Vielleicht geht Peter Quill auf eine Zeitreise, keine Ahnung. Venom Space Knight von Robbie Thompson und Ariel Olivetti. Eben Agent Venom, der im Weltraum solo unterwegs ist, kriegt einen kleinen Supporting Cast mit ja, etwas fischig aussehenden oder ja, fischig oder amphibisch auf jeden Fall aussehenden Sidekicks und irgendwelchen gruseligen Weltraum-Fischmonstern, die hinter ihm hinterher sind. Woran hält er sich da fest, wenn er im Weltraum ist? Keine Ahnung. Bin gespannt, wie die Figur funktioniert. Also ich mag dieses neue Kostüm wahnsinnig gerne. Ich mochte auch die Origin, dieses Venom-Symbionten, sehr gerne, die ja dann nach gut 30 Jahren endlich auch mal erzählt wurde. Dass da auch mal dieser Planet gezeigt wurde, wo die herkommen. Und dann eben auch dieses neue geupdatete Kostüm für Flash Thompson eben zum ersten Mal gezeigt wurde. Mir gefällt das wahnsinnig gut. Ob diese Figur einen eigenen Comic hält, also diese Figur im Speziellen. Agent Venom hatte ja ein eigenes Heft längere Zeit, war aber eher so ein Supersoldatenheft. Ob das jetzt wirklich so ein Weltraum, so eine Space Opera werden kann, mal gucken. Howling Commandos of S.H.I.E.L.D. von Frank Barbier, Brent Schoonover, ja, ist schon wieder vorbei. Interessante Teamzusammenstellung. Dum Dum Dugan ist wieder da, der war ja in Original Sin wohl irgendwann über die Klinge gesprungen. Werewolf by Night, das Man-Thing, irgendwie dieser Fischtyp. Dann Kid Abomination, was ich ganz witzig finde, der kommt, glaube ich, aus Superior Iron Man. Den haben sie da neu eingefügt. Und irgendwie so ein etwas lustig reinguckenden Golem. Das ist quasi die Fortsetzung aus Deadpool The Gauntlet. Da ist das Team ja zum ersten Mal aufgetreten, diese Howling Commandos. Dann gab es davon die Fortsetzung oder so ein What-If. So ein What-If, Deadpool The Gauntlet in, jetzt aktuell in Mrs. She-Hulk and the Howling Commandos. Das wäre wohl irgendwie so, als wäre Deadpool da im Kampf gegen Dracula gestorben und jetzt muss She-Cla irgendwie gegen einschreiten. Ich finde die Idee ganz witzig, da so ein Monster-Team einzusetzen. Das gab es bei DC lange Jahre, das hieß da Creature Commandos. Bin mal gespannt, ob sich das jetzt hier von Marvel hält. Ich habe da ganz große Hoffnungen drin und ich kann auch ganz genau sagen, warum, nämlich aufgrund eines Teammitglieds, nämlich Hitmonkey. Hitmonkey ist mit in dem Team drin und das ist wirklich mit einer der etwas abstruseren Marvel-Charaktere, nämlich einer von diesen Schneeaffen, die immer in diesen heißen Quellen sitzen, ausgebildet zu einem Hitman. Das ist eine wahnsinnig interessante Geschichte. Ist eine Serie, die ursprünglich, ein Charakter, der glaube ich ursprünglich von Daniel Way erschaffen wurde. Da gab es einen One-Shot, also sozusagen die Origin, und dann nochmal so eine vierteilige Miniserie. Und ich glaube, sonst ist der Charakter gar nicht so sehr in Erscheinung getreten. Ich wüsste zumindest es nicht, also ich kenne auch sonst nichts davon. Und ich finde es auf jeden Fall cool, dass er also wieder mit im Team ist. Das ist tatsächlich wirklich ein ganz normaler Affe, die immer in diesen Schneegebieten wohnen und dann immer in diesen heißen Quellen sitzen. Die kennt man irgendwie aus dem Fernsehen, keine Ahnung. Und da kommt dann irgendwann so ein Hitman von einem vergeigten Einsatz und wird dann von den Affen hochgepäppelt und der, jetzt muss ich mal eben reingucken, wenn ich hier Bullshit erzähle, das passiert mir nämlich relativ häufig, und bildet dann einen der Affen tatsächlich zu einem Hitman aus und lässt ihn seine Rache ausführen, was ziemlich cool ist. Total verrückt, total strange. Der Geist dieses Hitmans lebt dann auch in diesem Affen quasi weiter und er trägt einen Anzug und eine Knarre dabei und spricht aber nicht. Es ist also jetzt nicht irgendwas Übernatürliches, abgesehen von diesem Geist, aber mein Gott. Ne, also jetzt nicht irgendwie, dass der Affe jetzt anfängt zu sprechen, sondern der ist also immerhin, soweit ich das weiß, eben tatsächlich stumm. Das Mädel da kenne ich nicht, aber was ich ein bisschen daneben finde, ist, dass sie also wieder mal ihren Hintern da rein, Hintern ins Bild dreht. Ne, und den Zombie weiß ich auch nicht, aber das ist auch irgendwie so ein Zombie-Schildagent und ja gut, aber interessantesten ist da sowieso Dum Dum Dugan. Bin mal gespannt, wie die den da ausspielen. Weiter geht's dann auch gleich mit Agents of S.H.I.E.L.D., also eben auch das Comic quasi zur Serie. Ich habe ein paar von den bisherigen Ausgaben gelesen, die fand ich immer ganz interessant, weil man da eben auch Figuren gesehen hat, die in der Serie nicht auftreten würden, also eben auch die Fantastic Four oder sowas. Und die letzte Ausgabe mit Quake habe ich ziemlich gerne gelesen, die war sehr, sehr cool. Habe ich vorhin gesagt, wer das. Ja, habe ich gesagt. Dieses Heft eben gezeichnet von, nee, geschrieben von Mark Guggenheim und gezeichnet von Mike Norton. Ja, ist ganz solide. Cover ist ganz interessant. Agent Coulson, irgendwelche Verbindungen zu Hydra werden da irgendwie suggestiert und bin gespannt, wie das weitergeht. Also, ob ich da noch weiter am Ball bleiben werde, weiß ich nicht, weil ich habe von der Serie auch so gut wie nichts gesehen. Genau. Charles Soule und Steve McNiffen machen Uncanny Inhumans Nummer 1. The Silence is Broken, das heißt, dass da wohl jetzt auch Black Bolt ein bisschen weiter involviert ist. Ich weiß nicht, ob das da an der Seite Beast ist oder Dark Beast, keine Ahnung. Würde mich auf jeden Fall sehr wundern. Und eben Johnny Storm. Karnak kriegt eine eigene Serie, geschrieben von Warren Ellis, was ziemlich heftig werden könnte. Gezeichnet von Gerardo Safino und Covers von David Ager. Warren Ellis und Karnak ist eine ziemlich krasse Kombination. Ich bin gespannt, was damit passiert. Das ist ja dieser Ninja-Kämpfer. Margaret Bennett schreibt, Kim Jacinto und Stephanie Hans zeichnen es. Also eben auch Stephanie Hans ist immer eine sehr, sehr gute Nachricht. Angela Queen of Hell Nummer 1. Also sie wird wahrscheinlich die Nachfolgerin von Dormammu. Ist das Dormammu oder ist er im Limbo? Ich weiß gerade gar nicht. Über Squadron Supreme habe ich schon mal gesprochen. James Robinson schreibt, Leonard Kirk zeichnet, Alex Ross macht die Cover. Extrem sexy, bin ich wahnsinnig begeistert darüber. Ich bin auch begeistert darüber, wie viele Serien jetzt scheinbar auch regelmäßige Alex Ross Cover bekommen sollen, weil das ja auch nicht unbedingt wenig Arbeit für ihn immer ist. Genau. Bin ich sehr gespannt drüber, bin ich sehr gespannt drauf, wie das sich dann darstellt. Jeff Lemire und Humberto Ramos schreiben oder gestalten gemeinsam die Extraordinary X-Men. Interessante Teamzusammenstellung. Bobby Drake, Colossus, also Iceman, Colossus, Emma Frost, Storm, Nightcrawler, die junge Jean Grey, diesmal mit so einem Marvel-Girl-Outfit, und Old Man Logan. Und das war ja klar, dass Old Man Logan in dieses Universum reingehen würde. Weiter geht's mit Cullen Bunn und Greg Land auf Uncanny X-Men. Das ist dann sozusagen dann die Schurkenriege der ganzen Sache. Ich find's immer schade, wenn diese Uncanny X-Men Geschichten nicht die normalen X-Men enthalten, weil Uncanny X-Men ist ja das originale Volume aus den 60er Jahren. Und warum man da dann immer so Figuren wie Sabretooth, Mystique, Phantom X ist da mit dabei, ich glaube Psylocke und Magneto reinhaut, warum man da nicht irgendwie mal ganz normales Team oder sowas hineinsteckt, sondern immer so abgefahrene, abgedrehte Teams und nicht einfach wirklich die normalen, herkömmlichen X-Men, ist mir echt ein Rätsel. Die All-New X-Men gehen weiter mit einer, also außer dass Jean Grey wohl irgendwie nicht mehr dabei zu sein scheint, weil sie ist ja dann im anderen Team alles am Alten geblieben. Dennis Hopeless und Mark Bagley in dem Fall, also auch eine ziemlich coole Kombination. Ich mag Dennis Hopeless immer gerne, gerade in Verbindung mit jüngeren Charakteren. Dann kommt Old Man Logan auch von Jeff Lemire und Andrew Sorrentino zeichnet. Würde mich nicht wundern, wenn die Farben da wieder von Maniolo hieß der, glaube ich, sind. Der macht die Farben gerade aktuell. Der hat eigentlich sehr viel bei DC gemacht und ist jetzt eben hier mit dabei. Auf dem Cover sieht man die Old Man Logan Realität und daneben eben die Realität neues 616er Universum. Ob es dann danach noch so heißt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich erstmal so ein Wolverine-Ersatz. Vielleicht, in Vorbereitung auf den neuen Wolverine-Film, der ja angeblich so ein bisschen Old Man Logan nachempfunden ist. Aber da müsste sich Marvel oder Fox oder Sony, die müssten sich da irgendwie einigen, damit sie die ganzen Rechte zusammenpacken können. Keine Ahnung, ob der Film jemals zustande kommen wird. Ich schreie ja schon seit 10 Jahren nach einem Film von Old Man Logan. Aber keiner hört mir zu. Dann kommt was ich eigentlich gar nicht haben kann, nämlich Cover mit Sprechblasen drauf, weil ich immer so denke, hey komm, ihr habt hier erzählt hier irgendwelchen krassen Scheiß und macht dann irgendwelche Cover auf eure, irgendwelche Sprechblasen auf eure Cover. Geschrieben Tom Taylor, David Lopez und David Marquez machen All New Wolverine. Passend zu All New X-Men ist es hier also wirklich Laura, also X-23, wie auch schon gemutmaßt, in einem sehr klassischen Wolverine-Kostüm. If you want to tangle with someone, why not try your luck against me, the new Wolverine? Keine Ahnung, warum das immer nötig ist. Gary Duggan, Mike Hawthorne und Tony Moore auf den Covern machen Deadpool Nummer 1. Ja, das ist, also ich weiß nicht, wer es zuletzt gezeichnet hat, aber Gary Duggan als Deadpool-Autor, super. Gefällt mir mal gut. Mehr Deadpool als wir wollen, steht hier drauf. More Deadpool than you wanted. Genau. Das war's. Das ist meiner Meinung nach eigentlich ein sehr, sehr optimistisches und meiner Meinung nach ein gutes Bild, was diese Previews davon bilden. Ich vermisse natürlich die Fantastic Four. Ich vermisse irgendwie Black Widow. Die taucht also irgendwie gar nicht auf. Also die scheint auch überhaupt in keiner Serie irgendwo im Supporting Cast zu sein. Die ist nirgendwo zu sehen. Reed Richards und Susan Richards sind auch nicht erwähnt. Also Johnny Storm und Ben Grimm sind eben verteilt worden. Aber wo sind die anderen beiden? Die vermisse ich so ein bisschen. Es gibt einen neuen Hulk. Was mit dem alten Hulk passiert, ist wahrscheinlich am Ende von Secret Wars. Vielleicht sehen wir das da. Also es gibt so ein paar Sachen, so ein paar Staples einfach, die ich vermisse. Und es wirkt einfach tatsächlich so, als würde man tendenziell sich eher am Filmuniversum orientieren und so ein paar Dinge dann eher so in die Richtung drehen wollen, als wirklich interessante neue Figuren einzuführen. Es sind ein paar neue Figuren offensichtlich dabei, zumindest Figuren, die ich jetzt auf den ersten Blick nicht erkannt habe. Es bleibt abzuwarten. Bleibt auch abzuwarten, in was für einer Funktion alte Charaktere, also es gibt ja jetzt im Moment wahnsinnig viele Legacy-Charaktere, was für Marvel relativ untypisch ist. Also eben Sam Wilson als neuer Captain America, Laura X-23 als neues Wolverine-Mädchen, dann eben Peep als die neue Thor. Das sind ja alles Legacy-Charaktere. Wo sind die Charaktere aus der Generation davor? Und das ist bei Thor Odinson, ist das nicht wirklich hundertprozentig klar, und irgendwie bei der normale Wolverine ist ja tot schon, aber wie lange bleibt Logan, ne? Also unser normaler 616 Wolverine jetzt tot, und ja, ich denke, das wird sich alles erst dann so ein bisschen entwuseln, sobald die Filme dann auch alle durchgelaufen sind und das alles irgendwie in irgendeiner Art und Weise zurück an Marvel gefallen ist und Marvel dann auch tatsächlich wieder Comics mit diesen Figuren anbietet. Das ist ja auch einer der Gründe, warum es eben keine Fantastic Four-Serie mehr gibt, weil Marvel sagt, nee, wir wollen das eigentlich gar nicht so sehr unterstützen, die Filme und sowas. Das Franchise gehört uns halt irgendwie nicht mehr. Und auch diese starke Konzentration auf die X-Men, es gab ja jetzt zuletzt wahnsinnig viele X-Men-Reihen, das wird ja runtergebrochen auf 4 oder 5, also auf, ich glaube, 3 normale X-Men-Serien, Extraordinary X-Men und Uncanny X-Men und All New X-Men, also diese 3, ich sag mal, Staples, die man vielleicht braucht, um so ein X-Men-Universum auch herzustellen, und dann eben so 2, 3 Spin-Off-Serien aus dem Ganzen. Ich finde, das ist verhältnismäßig wenig X-Men in diesem Universum und wahnsinnig viel Avengers. Guckt man sich allerdings natürlich dann die Kinokasse an, dann ist ganz klar, dass die Leute tendenziell wahrscheinlich eher die Avengers lesen würden als andere Dinge. Gut, jetzt habe ich auch wieder genug geredet. Das ist länger geworden, als ich vermutet habe. Also die Dreiviertelstunde hätte ich nicht erwartet. Deswegen in dieser Woche auch keine Reviews mehr. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich glaube, nächste Woche oder kommende Woche soll es dann auch wieder ein bisschen kühler werden. Ich schwitze mich jetzt hier noch so ein bisschen zu Tode und schneide die Sendung auf. Wieder Nerd. Die Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast-Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Am leichtesten und schnellsten geht ein Klick auf die Flatter-Buttons unter den Folgen und auf den Blog selbst. Ebenso habt ihr die Möglichkeit, uns auf ohne Kredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerdnerd.blogsport.eu. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank!